Erster danach versammelte Mose die ganze Gemeinde Israels und sagte zu ihnen, das ist, was der Herr befohlen hat. Zweiter, 6 Tage lang dürft ihr arbeiten, aber der 7. Tag soll ein heiliger Sabbat sein, ein Tag vollständiger Ruhe für den Herrn. Jeder, der an diesem Tag arbeitet, muss getötet werden. Dritter, am Sabbat dürft ihr in keiner eurer Wohnungen Feuer anzünden. Vierter, dann sagte Mose der ganzen Gemeinde Israels, das ist, was der Herr befohlen hat. Fünfter, bringt eine Gabe von eurem Besitz für den Herrn. Jeder, der es freiwillig geben möchte, soll diese Gabe für den Herrn bringen, Gold, Silber und Kupfer. Sechster, dazu gehören blauer und roter Purpur, Karmesin, feines Leinen und Ziegenhaar. Siebter, auch rot gefärbte Widderfelle, Sekufelle und Akazienholz. Achtes, Öl für den Leuchter, sowie Gewürze für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk. Neunter, und Schohamsteine sowie andere Edelsteine, um das Priestergewand und die Brusttasche zu schmücken. Zehnter, alle geschickten Handwerker unter euch sollen kommen und alles bauen, was der Herr befohlen hat. Elfter, die Stiftshütte mit ihren Zeltwänden, ihrer Decke, ihren Haken, Brettern, Riegeln, Säulen und Füßen. Zwölfter, die Lade mit ihren Stangen, die Deckplatte und den Vorhang, der sie verhüllt. 13. den Tisch mit seinen Stangen und allen seinen Geräten sowie die Schaubrote, 14. den Leuchter mit seinen Geräten und seinen Lampen und das Öl für den Leuchter, 15. den Räucheraltar mit seinen Stangen, das Salböl, das wohlriechende Räucherwerk und den Vorhang für den Eingang der Stiftshütte, 16. den Brandopferaltar mit seinem Bronzegitter, seinen Stangen und allen seinen Geräten, dazu das Becken mit seinem Untergestell, 17. die Vorhänge des Vorhofs. Seine Säulen mit ihren Füßen und den Vorhang für das Tor des Vorhofs, 18. die Zeltpflöcke für die Stiftshütte und die Zeltpflöcke für den Vorhof mit ihren Seilen, 19. die besonderen Kleider für den Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider für den Priester Aaron und die Kleider seiner Söhne für ihren priesterlichen Dienst. 20. danach ging die ganze Gemeinde Israels von Mose weg. 21. dann kam jeder, der es freiwillig geben wollte und bereit war, eine Gabe für den Herrn zu bringen. Diese Gaben waren für den Bau der Stiftshütte, für alle Arbeiten darin und für die heiligen Kleider bestimmt. 22. Männer und Frauen, die es freiwillig geben wollten, brachten Schmuckstücke aus Gold, wie Spangen, Ohrringe, Ringe und andere goldene Gegenstände. Auch alle, die dem Herrn eine Goldgabe weihen wollten, brachten diese. 23. Alle, die blauen und roten Purpur, Karmesin, feines Leinen und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle und Sekufelle besaßen, brachten diese Materialien. 24. Alle, die eine Gabe aus Silber oder Kupfer geben wollten, brachten sie dem Herrn. Und alle, die Akazienholz besaßen, das für die verschiedenen Arbeiten benötigt wurde, brachten es ebenfalls. 25. Alle geschickten Frauen spannen selbst Garn und brachten es, blauen und roten Purpur, Karmesin und feines Leinen. 26. und alle Frauen, die sich dazu berufen fühlten, spannen geschickt Ziegenhaar. 27. die Anführer brachten die Schohamsteine und die anderen Edelsteine, um das Priestergewand und die Brusttasche zu schmücken. 28. sie brachten auch die Gewürze und das Öl für den Leuchter, für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk. 29. alle Männer und Frauen, die sich dazu bereit fühlten, brachten freiwillige Gaben für den Herrn. Diese Gaben waren für alle Arbeiten bestimmt, die der Herr durch Mose befohlen hatte. 30. Mose sagte zu den Israeliten, seht, der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, aus dem Stamm Juda, persönlich ausgewählt. 31. Er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, so dass er Weisheit, Verständnis, Wissen und viele handwerkliche Fähigkeiten besitzt. 32. Er kann Kunstwerke entwerfen und sie aus Gold, Silber und Kupfer herstellen. 33. Er kann auch Edelsteine bearbeiten, um sie einzufassen, und Holz bearbeiten, so dass er alle Arten von Kunstwerken anfertigen kann. 34. Der Herr hat ihm und Oholiab, dem Sohn Ahisamachs aus dem Stamm Dan, auch die Fähigkeit gegeben, andere zu lehren. 35. Er hat sie mit Weisheit erfüllt, damit sie alle Arten von Arbeiten ausführen können, wie ein Schmied, ein Zimmermann, ein Kunstweber, ein Sticker mit blauem und rotem Purpur, Karmesin und feinem Leinen, sowie ein Weber. Sie können alle Arbeiten ausführen und Kunstwerke entwerfen.